oard.de. One every day keeps the doctor away. Moin moin, Servus und Hallo und willkommen zur neuen One Every Day Folge mit einer Android-App heute, der App Mein Gerät. Technische Daten, erforderliche Android-Version ist 4.0.3 oder höher, aktuelle Versionsnummer ist 1.3.0 und es gibt bei 4523 Gesamtbewertung eine Durchschnittssternebewertung von 4,7 Sternen. Ich lese einen Teil der Beschreibung vor. Mein Gerät ist eine leistungsstarke und dennoch einfache App, mit der Sie alle wichtigen Details über Ihr Telefon kennen. Ob es sich dabei um Informationen über Ihr System auf Chip, SoC, die Speicherung Ihres Gerätes oder technische Daten über Ihre Batterie oder alle relevanten Informationen über Ihre Gerätesensoren handelt. Mein Gerät ist Ihr One-Stop-Platz für all dies. Von dieser Art von Apps, die sich jetzt natürlich nicht mehr vor, gibt es natürlich einige Apps. Da werden zu nennen CPU-Z oder AIDA 64 oder Droid-Info. Ich glaube, Antutu liest auch einige Infos aus. Mein Gerät, darum geht es, liest aus unter Gerät, Hersteller, Marke, Modell, Typ, Hardware, Seriennummer etc. Unter OS zum Beispiel das Erscheinungsdatum, unter CPU gibt es den Arbeitsspeicher, die CPU-Variante, Hardware-Modell etc. Batterie wird auch noch, die Batteriegesundheit zum Beispiel angezeigt. Unter Speicher, ja, der freie Speicher, Netzwerk, gibt es die IP-Adresse, die MAC-Adresse, SSID, Datentyp, Verbindungsstatus etc. Sensor. Und da werden alle Sensoren eures Android-Smartphones aufgelistet. Und dann kann man auch noch Gerätefunktionen überprüfen, etc. pp. Das Ganze, keine Berechtigungen erforderlich, ab Android-Version 4.0, naja, was ich eben vorgelesen habe. Das Ganze schön ordentlich aufgebaut, Hamburger Menü links, tappt ihr drauf, wählt eine neue Rubrik aus, könnt ihr euch alles anzeigen lassen, absolut übersichtliche Informationen, funktioniert gut, ist gratis, tut das genau das, was es soll, wofür es da ist, Download-Empfehlung meinerseits. Ich sage danke fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oard.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.